Ich darf euch im Namen des Assas herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Maximilian Imhoff, ich bin einer der Organisatoren dieser Veranstaltungsreihe. Da das heute die erste Veranstaltung ist, möchte ich noch ganz kurz was sagen zu dieser Veranstaltungsreihe. Also wir wollen uns dieses Semester mit Antisemitismus auseinandersetzen und wir wollen aufzeigen, wie Antisemitismus und Israel-Kritik sich immer wieder vermengen. Ist, glaube ich, euch allen schon mal aufgefallen, dass bei Israel regelmäßig die Emotionen hochkochen. Das jüngste Beispiel ist dann dieses berühmte Gedicht von Günter Grass, was gesagt werden muss, in dem er bekanntlich Israel dämonisiert hat, was auf heftige Kritik gestoßen ist, aber eben auch auf Zustimmung. Zum Beispiel auch auf Zustimmung hier in Münster von Occupy Münster. Ein Jahr vorher, also vor ungefähr einem Jahr, gab es eine Antisemitismusdebatte in der Partei Die Linke. Ja, in diesem Kontext haben wir diese Veranstaltungsreihe organisiert, um auf Probleme aufmerksam zu machen, die es in der Diskussion um Israel gibt, aber auch um Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ab jetzt werden alle zwei Wochen insgesamt 5 Veranstaltungen stattfinden. Ich sage ganz kurz, welche das sind. Übernächste Woche natürlich dann einmal Juliane Wetzel vom Expertenkreis Antisemitismus und vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin. Sie hat im Auftrag der Bundesregierung und des Parlaments einen Bericht geschrieben über Antisemitismus. Das heißt Antisemitismus in Deutschland, diese Studie, ist jüngst veröffentlicht worden. Danach referieren Katharina König, sie ist selbst in der Partei Die Linke, ist, sitzt im Landtag in Thüringen, hat sich zum Beispiel in der Antisemitismusdebatte doch deutlich geäußert und auch ihre eigene Partei kritisiert. Dann kommt Peter Ulrich, das ist ein Wissenschaftler, der damals in der Antisemitismusdebatte die Partei in Schutz genommen hat. Er wird hier erklären, warum, auch wenn er nicht wirklich über die Partei redet, sondern über Die Linke allgemein, aber es wird daraus, glaube ich, dann hervorgehen. Und zum Schluss dann Olaf Kistenmacher, der etwas erzählen wird über sekundären Antisemitismus und prüfen wird, ob der anwendbar ist als Erklärungsmodell für Israel-Feindschaft der Linken. Dazu wird dann auch was erzählen zum Antisemitismus, bevor es Israel überhaupt gab, in der Linken und zum Antisemitismus in der KPD in den 20ern. Heute wird referieren Thomas Hauri. Er hat sich intensiv mit dem Thema Antisemitismus von links beschäftigt, hat geforscht unter anderem zum Antisemitismus in der DDR, aber auch zu ideologischen Ursachen von Antisemitismus von links und zu strukturellen Ähnlichkeiten, die es da gibt zwischen manchen Denkweisen von Linken und von Antisemitismus. Ich glaube, man kann durchaus sagen, dass er die Antisemitismusforschung doch nachhaltig geprägt hat und dass wer sich heute mit linken Antisemitismus auseinandersetzt, auf jeden Fall an Thomas Hauri nicht vorbeikommt. Von daher freue ich mich.